1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, kleine Verspätung heute, die bitten wir zu entschuldigen. Jetzt sind wir da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch eingeschaltet habt. Wir haben heute Nacht ein festes Thema. Das Thema heißt, ich habe meinen Glauben verloren. Und ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die einmal sehr gläubig waren. Und die aber dann durch ein bestimmtes Erlebnis, einen Schicksalsschlag oder vielleicht auch durch einen gezielten Entschluss vom Glauben weggekommen sind und ihren Glauben verloren haben. Vielleicht auch mit Leuten, die mal in einer Sekte waren und sich von der Sekte losgesagt haben und durch dieses Lossagen dann auch gänzlich ihren Glauben verloren haben. 0800 220 5050, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse wie immer domian@wdr.de plus bitte eure Telefonnummer nicht vergessen, in eure E-Mail mit reinzuschreiben. Ich habe meinen Glauben verloren. Das kann man natürlich auch im übertragenen Sinne sagen. Es kann auch jemand sagen, ich habe den Glauben an meine Frau verloren, an meinen Freund verloren, weil er das und das gemacht hat. Oder ich habe den Glauben an die Menschen verloren, weil mir das und das widerfahren ist. Ich habe meinen Glauben verloren und die erste Anruferin heute Nacht heißt Verena. Verena ist 35. Hallo Verena. Morgen. Guten Morgen Verena. Du sagst diesen Satz, ich habe meinen Glauben verloren. Ja, ist richtig. Ganz ja. Genau. Mhm. Erzähl mal, warum? Also ich war 10 Jahre in einer freien evangelischen Christengemeinde. Ja. Das sind diese charismatischen Gemeinden, die ganz viel mit dem Heiligen Geist arbeiten. Ja. Und ich hatte ein Krankheitsbild und zwar, ich hatte so Angst- und Panikattacken und die begründet in meiner Kindheit liegen. Mhm. Das wusste ich damals noch nicht, aber jetzt weiß ich das. Und das Krankheitsbild wurde halt nicht akzeptiert, beziehungsweise das hieß halt, ja, Gott heilt ja und ist ja derjenige, der dich ja gesund macht und so weiter. Mhm. Und meine Krankheit kommt halt vom Teufel. Und das war für mich ganz furchtbar. Konnte ich kaum ertragen. Ich muss eben gerade rechnen, wie alt warst du, als du in diese Gemeinde kamst? Also ich bin heute auf den Tag genau 35. Ja. Und 25, vor 10 Jahren. 25, genau. Mhm. Wie überhaupt bist du in diese Gemeinde reingekommen? Das war ganz einfach. Also ich komme gebürtig aus Berlin und bin nach Nordrhein-Westfalen gezogen und ich war halt alleine. Und dann habe ich, weil ich halt auch selber Kinder habe, über den Kindergarten eine Mutter kennengelernt und ach so, ja, die auch hat dort engagiert war. Ganz genau, und die hat gesagt, du komm doch mal mit und da sind wir eine ganz nette Gemeinde und ja. Warst du denn vorher auch schon eine gläubige Christin? Nein. Nein, null. Das nicht. Mhm. Und diese Aussage, deine Erkrankung, die ist des Teufels oder die hat der Teufel dir geschickt. Genau. Hat man dir das gleich am Anfang gesagt oder kam das so peu à peu? Also am Anfang ging es mir noch relativ gut und ich habe mich in der Gemeinde auch engagiert. Ich habe Kindergottesdienst gemacht und so weiter und so fort. Und nach und nach kam aber meine Krankheit wieder, weil ich habe die eigentlich schon seitdem ich 19 bin. Wie hat sich die Krankheit dann gezeigt? Ich habe aus heiterem Himmel Panikattacken bekommen und wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht. Aus heiterem Himmel, das heißt auch zum Beispiel während einer Gemeindeversammlung? Aha, da nicht, da hatte ich immer Glück. Ach so. Da war ich wahrscheinlich so voller Anspannung. Oder ich arbeite halt sehr gerne mit Kindern. Ja. Da ging es mir halt so gut, da hatte ich es nicht. Aber schon in Anwesenheit anderer Mitgläubiger ist dir das passiert? Ja, auf jeden Fall. Und das bedeutet dann, dass du dann rausgerannt bist, oder? Nee, anfangs nicht. Also man lernt ja damit umzugehen, ne? Aber die haben ja gemerkt, dass es mir nicht gut ging. Mhm. Und dann haben sie gefragt, was ich habe. Ja. Ja, und dann habe ich halt erzählt, ich habe halt ganz viel Angst. Und ja, und Angst ist das Stichwort. Steht auch in der Bibel, der Teufel sendet Angst. Und Angst ist der Bote aus der Hölle. Das ist Satan. Satan, ganz genau. Mhm. Ganz genau. Und das war ganz furchtbar für mich. Ja. Und was haben die jetzt versucht, gegen deine Angst zu unternehmen? Ja, das Klassische. Also es wurde erst immer gebetet und Gott darum gebeten, dass er mich heilt und ich bin zur Heilungsveranstaltung gegangen, da kamen Heilungsprediger aus Amerika und ich bin bei jedem Gottesdienst nach vorne gerannt zum Pastor und habe die Hand auflegen lassen und das war alles noch ganz human. Aber du hast das, lass mich kurz unterbrechen, du musstest das dann in der Öffentlichkeit vor den anderen Gemeindemitgliedern, ja. Musstest du deine Angst bekennen quasi und darauf hoffen, dass alle dann für dich beten. Richtig. Das heißt, es ist ja jedes Mal dann eine Tortur. Ja, auch eine Erniedrigung, total. Ne? Irgendwie. Ja, weil es halt, und jedes Mal stand ich da wieder. Also hat ja augenscheinlich immer nicht geklappt. Also da habe ich ja augenscheinlich was verkehrt gemacht, weil der große Gott ist ja souverän. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, aber ich habe halt immer den Satz bekommen, es wird dir gegeben nach deinem Glauben. Das heißt im Klartext, du glaubst nicht genug. Ja, richtig. Wenn du wieder eine Angstattacke bekommst, warst du wieder ungläubig. Genau, das war die Quintessenz. Mhm. Oder dann macht einen noch kleiner. Ganz genau. Die andere Variante war, dass ich einen Dämon in mir habe. Ist doch ganz klar. Das ist völlig abgefallen, dass man in der heutigen Zeit, erwachsene, relativ aufgeklärte Menschen dann noch sagen, du hast einen Dämon in dir. Ja, und der Dämon wurde auch wirklich angesprochen. Also beziehungsweise die haben die Hände aufgelegt und haben gesagt, Satan weiche und Dämon, wir befehlen dir im Namen Jesus Christus zu gehen. Das ist ja unfassbar. Wie stelle ich mir das vor? Während eines Gottesdienstes, wie lief das ab? Also diese Handauflegereien waren in diesen sogenannten Bibelstunden, die man zu Hause hatte, wo dann halt verschiedene Gemeindemitglieder oder Geschwister zu einem nach Hause gekommen sind. Ja, und da haben die das gemacht. Die haben dann Hände auf deinen Kopf gelegt? Überall, auf dem Kopf, auf den Schultern, auf dem Rücken, überall, rundherum, einer vorne, einer hinten, einer rechts, einer links. Und haben dann so quasi im Chor gesagt? Ja, einer hat angefangen, wirklich richtig den Teufel anzusprechen, dass er aus meinem Körper rausgeht. Satan weiche. War Satan weiche und wir befehlen dir im Namen Jesus Christus, Verena zu verlassen. Ja. Und ich sollte mich nicht erschrecken, wenn aus mir vielleicht eine fremde Stimme spricht und so. Und ich war ja Panikpatient und ich habe natürlich noch mehr Angst bekommen. Natürlich. Wie lange zum Beispiel jetzt so eine Prozedur, wie lange dauerte das? War unterschiedlich. Also das ging manchmal nur eine Viertelstunde und manchmal hat man da aber wirklich auch schweißgebadet gesessen und dann ging eine Stunde vorbei. Mhm. Und es ging und ging und ging dir nicht besser? Nee, im Gegenteil, es wurde immer schlimmer. Was hast du denn in dieser Zeit selbst gedacht? Hast du wirklich gedacht, ich bin des Teufels und ich habe nicht genug Glauben? Also ich habe nicht gedacht, dass ich des Teufels bin, aber ich habe gedacht, ich mache nie was richtig in meinem Leben. Ich kriege das nicht hin. Ich bin zu doof, richtig an Gott zu glauben, um meine Krankheit loszuwerden. Mhm. Weil mir wurden auch Fallberichte geschildert, wo Querschnittsgelähmte aus dem Rollstuhl raus sind, Blinde sehen konnten, nur ich verliere meine Angst- und Panikattacken nicht. Das war ja unglaublich für mich, weil die schlimmsten Fälle sind geheilt, nur Verena kriegt es nicht hin. Wie viele Jahre hast du dieses, was du jetzt gerade uns sehr plastisch geschildert hast, wie viele Jahre hast du das dann mitgemacht? 10. Genau 10 Jahre. 10 Jahre. Das fing also so, wie du gerade gesagt hast, mit 25 an und es ging, das ist ja eine unglaublich lange Zeit. Ja. 10 Jahre, da werden ja Menschen gebrochen eigentlich in so einem Zeitraum. Definitiv, ja. Hast du auch das Gefühl gehabt, dass du immer weniger Selbstbewusstsein hast? Na klar, ich konnte ja auch nichts mehr, also ich war ja auch nicht mehr, also zu nichts mehr zu gebrauchen, sagen wir es mal so, weil es wurden dann so die Dinge gemacht, wie die Christen sind auf die Straßen gegangen und haben gebetet. Ich konnte aber nicht auf die Straße gehen, weil ich habe ja Panikattacken bekommen. Also war ich ja wieder nicht brauchbar. Und es kam aber niemals jemand auf die Idee, Ich sag nochmal zwischendurch, wir reden jetzt von einer frei evangelischen Gemeinde in Deutschland. Die es zuhauf gibt in unserer heutigen Zeit. Ja. Es kam niemand mal irgendwann auf die Idee, dich mal zu einem Psychologen oder Psychiater zu schicken. Im Gegenteil. Ich bin vor 4 Jahren dann endgültig zusammengebrochen mit einem Burnout und konnte einfach nicht mehr. Und dann habe ich mich entschieden, weil mein Leidensdruck so groß wurde, zu einer Therapeutin zu gehen. Da sagte man mir, Therapie brauchen wir Christen nicht, weil wir Gott haben. Außerdem hatten sie mir gesagt, dass der Freud die Psychologie begründet hat, was überhaupt gar nicht stimmt. Jetzt weiß ich das. Der hat ja nur ein Teilgebiet der Psychologie begründet, die Tiefenpsychologie. Und sie haben gesagt, der war gottesfeindlich und deshalb soll man keine Therapie machen. Mhm. Und haben außerdem noch das tolle Argument gebracht, wenn Hiob damals keine Therapie brauchte, der hat ja viel Schlimmeres erlebt als ich, dann brauche ich das dann auch nicht. Erst recht nicht Verena. Genau. Ich wollte noch was dazu sagen. Dadurch, dass ich keine Medikamente nehmen wollte, weil ich eben Angst vor Nebenwirkungen hatte, weil ich eben, ich bin halt allergisch auf so vielen Dingen, bin ich zu einer Heilpraktikerin gegangen und wollte den sanften Weg wählen und homöopathische Sachen nehmen. Das durfte ich auch nicht, weil es okkult belastet sein soll. Wie hast du jetzt den Weg daraus gefunden? Ja, ganz einfach. Also nee, ganz einfach war es nicht. Also wie gesagt, vor 4 Jahren bin ich zusammengebrochen, habe dann trotz allem abraten, die Therapie begonnen. Heimlich, ja, genau. Ja. Und war immer in dem Zwiespalt. Also die Therapeutin erklärte mir, wo das herkam. Aufgrund meiner Kindheit. Ich hatte einen alkoholkranken Vater, der geschlagen hat und sexuell übergegriffen hat und so weiter. Und ja, das liegt halt darin begründet. Mhm. Und auf der anderen Seite erzählten mir die Christen, ja, ich sollte halt gegen die Angst beten und die Therapeutin, ja, ich soll die Angst annehmen. Und da befand ich mich. Und dann habe ich vor anderthalb Jahren, ich weiß nicht, was der letztendliche ausschlaggebende Punkt war. Ich habe einfach, ich weiß nicht, als wenn mein Verstand wiedergekommen ist, der gesagt hat, was mache ich hier eigentlich? Was ist das eigentlich für ein Blödsinn? Mhm. Und nach, ja, dann vor anderthalb Jahren habe ich gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt, ich gehe hier weg. Ging das von heute auf morgen? Das ging sogar von einer Minute auf der anderen. Und hat man versucht, dich zurückzuhalten? Man hat mich nicht versucht zurückzuhalten, man hat mich, also man hat gedroht und hat gesagt, ich werde aus dem Schutz Gottes rausfallen. Aber das war es dann auch. Man hat nicht gedroht, dir irgendwie dich mit Gewalt da irgendwie zu belästigen. Nein, auch nicht. Hast du denn, Verena, die Sendung heißt ja, ich habe meinen Glauben verloren. Mhm. Hast du jetzt durch dieses, was du da in dieser Sekte mitgemacht hast, generell deinen christlichen Glauben verloren? Ja. Also ich bin, also sagen wir es mal so, ich glaube nicht mehr an den personifizierten Gott im Himmel, der nur darauf wartet, dass sein Bodenpersonal den nächsten Fehler begeht. Das glaube ich einfach nicht mehr. Ich glaube schon, dass es was gibt. Und ich kann sagen, ich bin religionsfrei. Und mir ist es egal, wie das große Ganze da oben genannt wird. Der eine nennt es Buddha, der andere nennt es Liebe, der andere sagt Universum, der andere sagt Gott oder Allah. Ich glaube eigentlich nur, dass wir Menschen hier auf der Welt sind, um einfach sein zu können. Und wenn es geht, richtig glücklich. Aber um es auch nochmal festzuhalten, in diesen Jahren, in denen man dich da so gequält hat, da warst du schon eine ganz gläubige Christin. Absolut. Für mich war der Glaube alles. Das war ganz, ganz wichtig für mich. Ich habe keinen Schritt ohne ein Gebet getan. Ja. Ich habe nichts ohne zu beten gemacht, ohne nachzufragen, Gott, ist das jetzt auch richtig? Und Kannst du dir im Nachhinein erklären, wie es kommt, dass du so viele Jahre gebraucht hast, um denen, die, ja, um zu sagen, Schluss, aus, ich gehe raus? Ja, ich glaube, ich kann es mir vorstellen. Ich sehnte mich eigentlich nach einer Familie, aufgenommen zu sein, weil das, meine Familie war sehr desolat. Das ist die Verlockung, ne, von solchen Gemeinschaften. Genau. Andererseits, was mich immer so wundert, diese Gemeinschaft kann man ja auch in der katholischen oder evangelischen Kirche haben. Dafür muss man ja nicht in eine Sekte gehen. Das hat man da ja vielleicht nicht so eng und nicht so fanatisch. Das ist vielleicht die Erklärung. Ja, vielleicht ist es die Erklärung. Aber ich war halt, mein erster Kontakt mit dem Glauben war eben diese Gemeinde. Und zu der fühlte ich mich dann auch zugehörig. Ja. Wenn du heute über die Leute urteilen solltest, wie würde dein Urteil ausfallen? Mir tun sie sehr leid. Ich glaube, sie wissen einfach gar nicht wirklich, was sie tun. Wenn ich mal den Spruch aus der Bibel so nehmen darf, obwohl ich gar keine Sprüche mehr aus der Bibel zitiere, aber ich glaube, sie sind sich dessen gar nicht bewusst. Mhm. Ich glaube, sie sind in einer kleinen Gedankenschachtel gefangen und sind wirklich selber diejenigen, die ganz viel Angst aber haben. Aber dennoch, du bist ein gutes Beispiel dafür. Es ist wahrscheinlich schauerlich, wenn man sich wirklich vor Augen hält, was dort mit Menschen angerichtet wird. Und die auch vielleicht mit Kindern. Mit Kindern, mit Jugendlichen. Meine Kinder waren auch dabei. Ja. Und gegenüber Menschen, die vielleicht dann nicht die Kraft haben, sich loszulösen und dann auf Dauer in einem solchen Geflecht hängen bleiben. Ja. Also mein großes Glück war, vielleicht darf ich das noch abschließend sagen, die Frau, durch die ich eigentlich in die Gemeinde gegangen bin, hat schon viel eher den Absprung geschafft als ich. Sie ist jetzt meine allerbeste, liebste Freundin und die habe ich vor anderthalb Jahren angerufen und habe gesagt, ich kann nicht mehr und habe geheult, Rotz und Wasser und verrückt. Verena, ich freue mich, dass du den Sprung geschafft hast und die Kurve gekriegt hast und das ist eine gravierende Erfahrung, die du da gemacht hast, die sicherlich auch in irgendeiner Weise einen Nutzen haben wird für dein Leben, da bin ich ganz sicher. Danke sehr. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, solltet ihr gerade eingeschaltet haben, unser Thema heute Nacht heißt, ich habe meinen Glauben verloren, möchte gerne mit Leuten reden, die mal sehr religiös waren, in welche Richtung auch immer und die aus welchem Grund auch immer ihren Glauben verloren haben. Vielleicht habt ihr euren Glauben verloren durch einen schweren Schicksalsschlag oder durch eine Krankheit. Vielleicht ist aber auch ein klarer Entschluss da gewesen und aufgrund dessen habt ihr gesagt, nein, ich kann nicht mehr glauben, ich will nicht mehr glauben. Vielleicht wart ihr auch Mitglied einer Sekte, so wie wir es gerade von Verena gehört haben. Oder ihr sagt ganz allgemein, ich habe den Glauben an die Menschheit verloren, ich habe den Glauben an die Politik verloren, weil das und das passiert ist. Das kann man ja vielfältig fortführen. 0800 220 050. 50. Jetzt bin ich verbunden mit Mohammed. Der ist 27. Hallo Mohammed. Ja, hallo Domian. Mohammed. Das klingt nach islamischem Ursprung, oder? Ja. Der Name. Ja, das stimmt. Also ich bin islamischen Ursprungs sozusagen. Ja. Also ich bin Marokkaner. Mhm. Bin hier in Deutschland aufgewachsen, in einer muslimischen Familie. Und ja, also ich habe irgendwann mal entschieden, mich vom Islam zu distanzieren. Und war das eine streng, ist das eine sehr streng gläubige Familie, in der du gelebt hast und deine Familie also, heute? Also ich lebe sozusagen immer noch mit dieser Familie zusammen sozusagen. Mhm. Wir sind immer noch sozusagen ein Clan. Streng religiös. Ja, würde ich sagen. Woran macht sich die Strenge deutlich? Könntest du da ein Beispiel sagen? Ja, dass man Gott nicht in Frage stellen darf. Das ist für mich schon streng religiös. Ja, und wenn man ihn denn in Frage stellt, was passiert dann in einer strengen Familie? Dann wird nicht mehr weitergesprochen. Wie alt warst du, als du Gott in Frage gestellt hast? Allah in Frage gestellt hast? Ich denke, das erste Mal war mit 11 Jahren in der Moschee. Mit 11 Jahren schon? Ja, da war das Thema, ich glaube, ich habe das sogar angesprochen, das war das Thema Dinosaurier. Woher die Dinosaurierknochen kamen. Weil der Mensch soll ja sozusagen das erste Lebewesen gewesen sein. Mhm. Und ich habe ja gesagt, ja gut, aber was ist mit den Knochen? Also da kann was nicht stimmen. Ja, da kann was nicht stimmen. Und ja, dann kam sofort, ja, das haben die Ungläubigen da vergraben und ist alles nur eine Lüge. Echt, so haben diese erklärt euch Kindern? Man muss auch dazu sagen, dass zu dieser Zeit auch, ich denke, es ist auch immer noch so, dass es viele Menschen gibt, die den Islam lehren, die selber keine Ahnung vom Islam haben und auch nicht von der Wissenschaft. Also das sind manchmal wirklich richtig ungebildete Menschen, die da in den Moscheen verkehren. Okay, bleiben wir mal dabei. Also es ist ein 11-jähriger Junge, der fragt nach den Dinosauriern und bekommt so eine merkwürdige Antwort. Ja, genau. Aber da warst du doch wahrscheinlich noch nicht gänzlich erschüttert, sondern nur so ein bisschen skeptisch geworden, oder? Ja. Also da hat es angefangen, dass es bei mir Klick gemacht hat. Wie hat es sich fortgesetzt dann? Ja, ich habe angefangen, selbstkritisch mit mir umzugehen und mit der Gesellschaft und mit dem Glauben und mit der Welt allgemein. Schon als Jugendlicher? Ja, sozusagen. Es war ein riesiger Prozess, das ist eigentlich immer noch so. Was heißt das konkret? Da müssen noch bestimmte Dinge passiert sein, oder Einsichten stattgefunden haben, die du als Jugendlicher dann gewonnen hast. Ja, sagen wir mal konkretes Beispiel. Nehmen wir dich als Beispiel. Du bist homosexuell. Bei uns im Islam ist es verboten. Ja. Es steht in einer Sure, in einem Vers, du sollst nicht das Bett mit einem anderen Mann teilen. Ja, das Gleiche für Frauen gibt es jetzt nicht, aber man kann es ja übertragen. Also Homosexualität ist verboten. Da habe ich mich gefragt, natürlich, ich selber bin hetero, aber ich könnte mir das nicht vorstellen mit einem Mann. Ja. Früher muss ich zugestehen, das hat mich geekelt, dieser Gedanke. Ja. Da habe ich gesagt, nein. Ja. Und ich fand es eklig, fand es krank. Mhm. Aber irgendwann mal hat es halt bei mir angefangen, da habe ich angefangen, mich in diese Person hineinzuversetzen. Wie alt warst du da? Vielleicht 16, 15 oder so. Ich bin so erstaunt darüber, dass du in so jungen Jahren schon so grundlegende Gedanken Gänge hattest, obwohl du in einem streng gläubigen Elternhaus. Ja, also ich hatte zum Glück immer Kontakt mit gebildeten Menschen, würde ich mal sagen, die mir Deutsch, Mathe und so weiter in der Schule weitergeholfen haben, muss ich echt danken. Hast du denn deine ersten Bedenken, die du so als Jugendlicher hattest, bleiben wir jetzt mal so in dem Alter zwischen 11 und 15, hast du die schon deinen Eltern und deinen Lehrern mitgeteilt oder hast du es für dich behalten? Also in der Moschee habe ich doch schon meinen Mund aufgemacht und meine Meinung gesagt. Mhm. Als Kind ist man sozusagen ja noch sicher. Mhm. Genau. Da wird man nicht für voll genommen und so, da habe ich das gemacht. Da habe ich mich auch mehr getraut. Aber umso älter man wird, umso mehr muss man aufpassen mit dem, was man sagt. Wann bist du denn zum ersten Mal so richtig angeeckt, wo du gedacht hast, Vorsicht jetzt? Das, oder mit das was? Hab ich, das habe ich dann doch innerhalb der Familie dann mitbekommen, wenn ich mal dann angefangen habe, irgendwie zu sagen, ja, die lieben sich doch, man muss das doch verstehen, jetzt zum Beispiel bei den Homosexuellen, wenn sich Mann und Frau lieben, die lieben sich, die können nichts dafür, die wollen sich halt, und so ist das auch bei den Männern. Interessant, dass du als junger Bengel, der nicht betroffen ist, dann dieses Beispiel nimmst. Naja, aber wie auch immer. Ja, also es ist wirklich, ich meine jetzt heutzutage in Deutschland, viele sind tolerant geworden, zum Glück. Und bei uns Muslimen ist das noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Ja, Toleranz ist ein Fremdwort in der islamischen Welt. Du bist heute 27 Jahre. Kannst du sagen, in welchem Alter du ganz klar gesagt hast, nein, ich glaube nicht im Sinne des Islams? Ich würde sagen, erst so mit 24. Mit 24. Hast du das dann deinen Eltern klar gesagt? Also ich habe mit meiner Mutter darüber gesprochen und ich habe es nicht ausdrücklich. Ich habe es mehr so über die sieben Ecken sozusagen ihr gesagt und dann hat sie nicht mehr weiter mit mir gesprochen. Bis heute nicht? Bis heute nicht, aber ich denke, sie weiß Bescheid. Also sie hat es dann auch irgendwann mal sein gelassen, mir zu sagen. Achso, man ignoriert das Thema in der Familie. Ja, also. Du bist nicht ausgestoßen, aber man ja, spricht also auch nicht. Ja, sie wissen alle, ich bete nicht, ich kümmere mich nicht um den Islam. Kannst du denn sagen, abgesehen von diesem Ungereimtheit mit den Dinosaurierknochen und den Schwulen, die Frage ist ja tiefgreifender und umfassender, ob man glaubt oder nicht glaubt. Warum glaubst du nicht? Also, das hat dann was mit Wissenschaft auch zu tun. Und mit der Welt an sich. Bei mir hat es nicht nur was mit dem Islam zu tun. Es gibt ja auch Leute, die treten aus dem Christentum aus, werden Moslem oder umgekehrt. Also du könntest auch nicht Christ werden jetzt? Nein, auch nicht. Ich bin total gegen Religion. Religion ist die größte Lüge der Menschheit. Bist du ein Atheist? Ich bin Agnostiker, würde ich sagen. Agnostiker? Agnostiker, um es zu erklären, das sind Leute, die sagen, ich weiß es nicht, ich kann keine Aussage machen. Vielleicht gibt es Gott, vielleicht gibt es Gott auch nicht. Genau, und nur auf die Frage Gott bezogen, auf einen Schöpfer bezogen. Aber auf die Frage, was Religion angeht, da bin ich total Atheist, was das angeht. Also Religion ist für mich wirklich die größte Lüge der Menschheit. Es ist für mich nur ein Gewerbe, das auch vielen Menschen dazu dient, Geld reinzubringen und davon zu leben. Mehr ist das nicht. Wie die Kirche, so machen das auch die Moscheen. In den meisten Moscheen hier in Deutschland, da ist meistens immer ein Laden noch mit drin und die leben davon, dass wenn die Leute kommen und beten, dass die auch danach was wieder mitnehmen und einkaufen. Könnte mir vorstellen, wenn du so offen du sprichst in der Familie nicht mehr darüber, aber sicher in deinem Bekanntenkreis oder vielleicht in der Verwandtschaft mal, dass du dir dann wirklich keine Freunde machst. Ja, das stimmt. Das stimmt, aber ich denke, ich rege die Menschen dazu an, nachzudenken. Vielleicht geben die es mir gegenüber nicht zu, dass sich da was in denen bewegt. Aber ist es dann so, dass du ja auch in der, ich habe das gerade mal so vorausgesetzt, dass du also in der Familie sprichst du nicht darüber, in der näheren Familie, Eltern, vielleicht Geschwister? Sprichst du denn in der Verwandtschaft so, bekennst, wissen die, dass du so denkst? Nein, aber ich denke, die können es sehen. Ach so, also die ahnen das, es ist nicht ausgesprochen. Ja, weil wenn die zum Beispiel beten, dann gehe ich raus aus dem Raum. Und man nimmt es zur Kenntnis, aber sagt nichts. Genau. Ja. Wenn du so offen sprechen würdest, wie jetzt gerade hier bei mir, was würde dann passieren? Ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, für Ex-Muslime oder für Menschen, die aus dem Islam austreten wollen, steht die Todesstrafe, also Hinrichtung. Aber ob jetzt nur meine Familie das tun würde, ich denke nicht. Ich bin ist das so? Sicher, ist das so? Steht das ja, im Koran? Ja, steht im wenn man, Koran. Wenn man austritt, dann... Es gibt... Man kann ja alles auslegen heutzutage, so wie es im Gesetz ist. Der Koran ist ja nichts anderes als ein Gesetz. Es ist Auslegungssache. Wenn man aber den Koran wortwörtlich nimmt, heißt das, dass man denjenigen töten muss. Natürlich, die Muslimen, die in der westlichen Welt leben, die sagen, nein, das muss man nicht so genau nehmen. Ja. Aber höre ich daraus auch? Aber zum Beispiel aus dem Iran oder Afghanistan und so weiter, die nehmen das wortwörtlich. Höre ich daraus schon doch auch eine gewisse Angst, zumindest Vorsicht deinerseits, damit nicht so mit wehenden Fahnen durch die Welt zu laufen. Also wenn ich nicht diese Angst hätte, dann würde ich nicht diesen Weg der Anonymität wählen, um das zu sagen, was ich denke. Ich möchte die Menschen da draußen erreichen. Ja. Ich rufe ja nicht nur aus Spaß jetzt an, um irgendwie einen Nutzen davon zu ziehen, sondern ich möchte die Menschen da draußen erreichen und zum Nachdenken bringen. Wir brauchen keine Religion. Aber ist es letztendlich nicht genauso vermessen zu sagen, wir brauchen keine Religion oder wir brauchen Gott oder Allah nicht, so wie es vermessen ist zu missionieren? Was einen Schöpfer angeht, da, wie gesagt, da weiß ich nicht Bescheid. Kann niemand wissen. Kann sein, kann nicht sein. Aber Religion weiß ich definitiv. Alleine die Tatsache, dass es unzählige Religionen gibt. Ja. Alleine die Tatsache, dass es zum Beispiel für Jesus keinen echten Beweis gibt, dass er überhaupt jemals existiert hat. Doch, das gibt es. Es gibt einen Beweis für den historischen Jesus. Das gibt es. Es gibt wiederum Beweise dagegen. Es gibt keinen exakten historischen Beweis, dass es Jesus gegeben hat. Darüber kann man sich streiten. Das stimmt nicht, aber egal, das müssen wir jetzt auch nicht weiter auseinander. Aber letztendlich, Moment, wir beide müssen uns doch eigentlich auf die Formel einigen können. Wer glauben möchte, sollte auch glauben dürfen. Ja, natürlich, das ist klar. Und dann wollen wir, wollen wir auch nicht jemanden davon bekehren, davon abbekehren. Es gibt manche Menschen, da kann man nichts machen. Die Religion bringt uns dazu, einfach unser Gehirn auszuschalten. Einfach so wie Zombies. Man muss daran glauben. Wenn man das nicht tut, kommt man in die Hölle. Sonst muss man brennen. Im Koran steht die ganze Zeit, der Gott ist barmherzig, barmherzig, barmherzig. Aber wenn man genau hinsieht, steht da nur noch brennen, Tod, brennen, sterben. Es kann nicht die Wahrheit sein. Ein Gott, der barmherzig ist. Gibt es für dich, wenn du dich, du hast dich wahrscheinlich kundgemacht, gibt es ansatzweise eine Religion auf der Welt, wo du sagen würdest, ja, lass mich raten, das ist der Buddhismus. Ja, der Buddhismus, ja, sehe ich auch so. Ich sehe es als Lebensphilosophie. Mhm. Ja, definitiv, ja. Es kommt mehr auf Moral an. Mhm. Ich sag mal so, auch im Buddhismus gibt es Götter und so weiter, aber das nehme ich jetzt nicht ernst, aber die Philosophie des Buddhismus ist wirklich ein Wegweiser im Leben, den man gehen kann, wenn man möchte. Ich habe meine eigene Lebensphilosophie. Ich lebe nach dem Grundsatz, ich tue alles, solange ich anderen nicht damit schade. Ja. Jetzt hast du dich ja schon, du hast ja hier eine öffentliche Plattform gewählt und hast deine Meinung kundgetan, die in deinen Kreisen eine große Provokation darstellt. Klar. Hast du nicht Sorge, dass man dich jetzt auch in der Stimme erkannt hat, in deiner Familie? Nein. Okay, da wollen wir das auch hoffen. Danke für deine mutigen Aussagen. Das muss auch möglich sein. Also wie gesagt, ich heiße Mohammed und ich bin Ex-Muslim und ich bin in einer muslimischen Familie aufgewachsen. Ich bin als Muslim zur Welt gekommen. Ja. Sozusagen, man wird ja da reingeboren, man kann sich nicht aussuchen. Ja. Und das ist auch wiederum ein Aspekt. Man kann es sich nicht aussuchen. Meistens nicht, nee. Wo man landet. Und, ja, das ist und, allerdings das war, ja. Schon alleine deshalb, also das heißt ja, wer ungläubig ist, der kommt in die Hölle. Mhm. Und man kann sich als Kind doch nicht aussuchen, in welche Religion man kommt. Also da stimmt vorne und hinten was nicht bei den Religionen. Also, ich glaube, wir haben deine Argumentation verstanden und die gilt es genauso zu respektieren wie das Gegenteil eben auch, finde ich. Ich danke für deinen Anruf und für auch deine mutigen Äußerungen. Ich danke dir und mach weiter so. Dankeschön, Moritz. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 zu unserem Thema heute. Ich habe meinen Glauben verloren. Bin gespannt, was ihr mir noch erzählt. Denn als nächste Anruferin ist hier Susanne und die ist 49. Hallo Susanne. Ja, hallo. Hallo Susanne. Bin etwas nervös. Ja, das ist gleich weg. Ja, also ich bin 49 und ich habe 48,5 Jahre super an Gott geglaubt. 48,5 Jahre? Ja. Jetzt, so früh fing es an. Ja, und jetzt. An welchem Gott? An christlichen Gott? Ja, an Gott als. Ich bin sehr katholisch erzogen. Mhm. Mit dreimal beten am Tag und Kirche rennen und Gedöne. Und ich habe immer mit Gott gesprochen, so, bei allem, was ich tue. Ja. Und es war nicht immer so einfach. Ja. Und jetzt ist irgendwie so, es ist einfach was weg. Also wenn man seinen Glauben verliert, sag ich mal so, wenn man lange mit Gott gesprochen hat, du hast dann ihn ist kurz einfach die Zwiesprache weg. Ja, du hast ihn dann kürzlich verloren, deinen Glauben. Ja. Warum? Weil es war, also das ganze Leben war nicht so leicht, auch schon als Kind nicht. Aber ich habe immer irgendwie mit Gott sprechen können. Ich habe immer gedacht, es ist alles besser und ich glaube an Menschlichkeit und bla bla bla. Und durch meine letzte Beziehung ist einfach, wo ich einfach geglaubt habe, da ist ein Gott, der hat auch Menschlichkeit, das ist einfach weg. Warum? Also wenn man so lange gläubig ist, muss irgendwas Gravierendes passieren, dass man relativ schnell ist, das denn ja passiert, gehe ich mal von aus. Ja, weil ich habe, also für die letzte Beziehung, ich habe hier meinen Wohnort aufgegeben. Bitte, was hast du? Meinen Wohnort. Ja. Meinen Beruf, das Leben mit meinem Sohn. Ich meine, er ist schon 20, aber ich bin weggezogen und habe irgendwie alles aufgegeben. Und ich habe vorher eben auch mit Gott, wie man so erzogen ist, gesprochen, soll ich es machen, soll ich es nicht. Mhm. Und dann ist das einfach total daneben gelaufen. Achso, diese Beziehung ist komplett gescheitert. Ja. Obwohl du diese Beziehung und all die Entscheidungen mit Gott vorher, ja, du meintest, es mit Gott besprochen zu haben. Ja, es ist einfach menschlich total gescheitert. Also ich meine, ich verstehe, wenn Gefühle weggehen und so weiter. Das heißt, und diese Katastrophe des Scheiterns in deiner Beziehung hat dazu geführt, dass du auch deinen Glauben verloren hast. Ja. Das ist ja auch ein interessanter Vorgang. So habe ich das auch noch nie gehört. Nein, weil ich auch dann, ich wollte einfach, die Beziehung ist wirklich schlecht gescheitert, sag ich mal. Was ist da passiert? Ich habe halt gesehen, dass dieser Mann, egal was er vorher erzählt hat, mit irgendwelchen Noten auf dem Internet und so weiter in Kontakt war. Mhm. Und ich habe ihn darauf angesprochen. Mhm. Und daraufhin hat er mich der Wohnung verwiesen. Also ich habe kein Gespräch führen können. Mhm. Und dieses Nicht-Gespräch führen können ist eben meine Wunde von früher. Ja. Wo meine Eltern, wenn ich mal was hatte oder wenn ich mich mal aufgeregt habe, dann wurde mit mir nicht mehr gesprochen. Wie lange warst du mit diesem Mann zusammen? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Der Mann hat dich radikal enttäuscht, weil er dir fremdgegangen ist und... Nein, ja. Ich habe alles irgendwie aufgegeben und wir haben alles vorher besprochen. Mhm. Und ich habe es auch mit Gott besprochen. Ja. Formulier mal den Vorwurf an diesen Gott. Ja, ich... warum jetzt das noch? Also, warum er dir das angetan hat? Ja, also Gott kennt meine Wunde, sag ich mal. Was ist deine schlimmste Wunde? Dass man nicht mit mir spricht. Das war schon als Kind so? Ja. Wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, dann wurde 2 Wochen nicht mit mir gesprochen, keine Wäsche gewaschen, kein Essen gekocht, nichts. Mhm. Und ich habe das bei meiner Beziehung, oder wenn ich einen kennenlerne, formuliere ich das. Also... Man muss mich nicht lieben und so weiter. Aber man muss mit dir sprechen. Ja. Und das hattest du diesem Mann auch gesagt. Ja. Und der hat, und du bist ihm auf die Schliche gekommen, dass der sich im Internet mit Nutten und so weiter... Ja, und dann habe ich das nur angesprochen und daraufhin... Hat er genau dich da getroffen? Ja, musste ich da raus und ich hatte meinen Job nicht mehr, meine Wohnung nicht mehr, nichts. Ist das denn, nachdem du das einmal kurz angesprochen hattest und er dann nicht mit dir gesprochen hat, war denn damit dann endgültig die Beziehung kaputt? Dieser Mann hat seitdem mit mir nicht mehr gesprochen. Du bist dann ausgezogen? Ja, er hat mich ja irgendwie der Wohnung verwiesen. Er hat dich ja Wohnung, du hattest ja auch Sachen in der Wohnung. Ich bin wieder zurück nach Nordrhein-Westfalen. Ja. Also es war Baden-Württemberg. Ich habe hier ganz viele nette Leute, die mich trotzdem aufgenommen haben. Mhm. Weißt du, was mich erstaunt, Susanne? Ich habe fast den Eindruck, dass das so der berühmte Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass nicht in den Jahren vorher auch schon irgendwie Zweifel und sich irgendwas zusammengebraut hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass allein dieser Vorgang dich von einem fast 55-jährigen Glauben... Nein, ich habe immer gedacht, okay, das ist jetzt was, da kann man dran wachsen, da kann man dran lernen. Da habe ich immer wieder Gott gefragt, was soll ich jetzt lernen? Es war nicht das Einzige, natürlich nicht, aber das war jetzt für mich der Tropf zum Überlaufen, weil jetzt auch meine Existenz ist irgendwie alles weg. Weil Gott dir das angetan hat. Und dich Gott davor nicht geschützt hat, wenn es ihn denn gäbe. Nein, ich habe immer gedacht, egal was kommt, du kannst da noch reden. Mhm. Aber jetzt rede ich da nicht mehr. Es geht nicht. So, jetzt hast du deine Beziehung verloren. Das Ganze ist ein halbes Jahr her ungefähr, ne? Ja, ich habe aber alles verloren. Meine Wohnung, meinen Beruf. Deine Wohnung, dein Beruf, dein Freund. Und du hast deinen Glauben verloren. Ja. Dann geht es einem extrem schlecht. Glaube ich. Ja, Weiß ich. Ja. Hast du den Glauben gänzlich verloren oder würdest du heute sagen, es gibt keinen Gott? Ja. Ja. Ich habe lange an irgendwas geglaubt. Ich habe immer gedacht... Du sagst heute, es gibt keinen Gott. Was sagst nein, du? Ich habe immer gedacht, alles, was du aushalten musst, es gibt noch einen Gott. Mhm. Mit dem kannst du reden. Das ist jetzt vorbei. Ja. Ich stelle dir mal so ein paar grundlegende Fragen, die wir Menschen uns ja alle stellen. Also du sagst, wenn ich dich frage, gibt es einen Gott, sagst du nein. Ja. Wenn ich dich frage, was ist der Sinn deines Lebens? Null Ahnung. Bitte? Null Ahnung. Null Ahnung. Ich habe Mülleimer verstanden. Null Ahnung. Null Ahnung. Was bedeutet der Tod für dich? Das wäre jetzt für mich eigentlich ganz schön, aber ich habe noch einen Sohn, das mache ich nicht. Hm. Glaubst du an eine wie auch immer geartete Existenz nach unserem irdischen Leben? Jetzt nicht mehr. Also, da habe ich 48 Jahre lang geglaubt. Letztendlich so die Vorstellung, Stecker raus, aus, die Maus. Ja. Mhm. Jetzt, also ich lebe für meinen Sohn, der zwar nicht mehr bei mir wohnt, weil ich ja nach der BW gegangen bin, aber wir haben ein gutes Verhältnis. Mhm. Und ich rede jetzt lieber mehr mit ihm persönlich als mit irgendeinem Gott. Mhm. Ich hätte gar nicht hingehen dürfen. Mhm. Bist du auch schon aus der Kirche ausgetreten? Also das habe ich jetzt beantragt. Ja, ich hätte da gar nicht hingehen müssen. Was meinst du damit? Ja, also nach Baden-Württemberg. Ach so, ich verstehe. Ah ja, verstehe. Und der Kirchenaustritt ist jetzt anberaumt. Also das steht. Ja, habe ich schon beantragt. Mhm. Weil ich einfach glaube, ich habe irgendwie 48 Jahre zu lange an irgendwas Gutes geglaubt. Weil ich habe immer einen Gott gesehen, als menschlich, warmherzig, verständnisvoll. Mhm. Aber das ist nicht. Wie hast du dir all die Jahre als gläubige Christin erklärt, dass es so viel Leid auf der Welt gibt? Also meine Schwester hat ein schwerbehindertes Kind, schwerstbehindert. Fragt man sich auch, warum tut Gott das? Ja, aber dann habe ich immer noch gedacht, ja, und dann habe ich gesehen und die haben sich menschlich positiv verändert. Ich habe immer in allem Schlechten was Gutes gesehen. Mhm. Also hast du es versucht, immer irgendwie ja. zu erklären. Mhm. Und irgendwie diesen Gott, sage ich mal, der ja irgendwas Gutes tut, was man ja hört, noch zu sehen. Mhm. Und jetzt, es gibt keinen Gott. Also ich... Nur gibt es ja im Christentum unter anderem das Gebot der Nächstenliebe. Wie stehst du beispielsweise in diesem Gebot gegenüber? Also ich sehe das jetzt als Menschenliebe. Mhm. Also ich bin immer noch Menschen gegenüber. Also das findest du nach wie vor gut? Ja, als Menschenliebe. Ja. Aber nicht mehr, also, weil Gott das so will oder so. Verstehe, als humanistische Kategorie oder als das... Ja. So, jetzt bist du mit 50 Jahren richtig eingebrochen. Ja, knapp, völlig eingebrochen. Aber ich habe auch, sag ich mal so, jetzt könnte man wieder sagen, das war Gott, aber das ist jetzt nicht Gott. Ich habe ja ganz viele Menschen, die mich lange kennen, die mich ja aufgefangen haben und die vieles für mich machen. Mhm. Aber es ist nicht mehr Gott. Für mich ist es nicht mehr Gott. Wie sieht jetzt deine Perspektive, dein Plan aus für die nächste Zeit? Wie versuchst du wieder Land zu gewinnen? Also ich bin in Behandlung gegangen. Ja. Und ich gehe jetzt erstmal in der Klinik. Ah ja. Mhm. Und ich hoffe dann, ich möchte Mensch sein, so jetzt sehe ich das als Mensch sein, nicht mehr Gott. Mhm. Also das ist doch, finde ich, schon mal einen guten Plan, dass du dir jetzt von außen auch Hilfe suchst, in der Klinik gehst, um mal versuchen, eine neue Linie zu finden. Ja, und ich finde es einfach schade, wenn... Also ich habe Gott immer als jemand gesehen, der gerecht ist und der einen Menschen, die auch was Gutes tun, auch mal was Gutes tut. Ich merke, du bist völlig enttäuscht. Ja. Mhm. Mhm. Wann wird das sein mit der Klinik? Ja, da streiten sich dann noch Krankenkassen und so weiter. Ich bin privatversichert. Nein, aber nicht mehr lange. Du hast gerade so eine Andeutung gemacht, es gab, also wenn es den Sohn nicht gäbe, dein Kind nicht gäbe. Es gab schon Selbstmordgedanken, ja. Aber das ist nicht aktuell und nicht akut. Nein. Nein. Das mache ich nicht, weil ich meinen Sohn habe. Das würde ich jetzt nicht machen. Und sonst schon. Ich sag dir, Susanne, ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, aus ähnlicher eigener Erfahrung, dass man da wirklich durch die Hölle geht eine Weile, aber dass man da viel rauszieht aus so einer Extremerfahrung. Das sage ich dir nicht nur als losen, tröstenden Spruch jetzt, sondern als meine Lebenserfahrung, was hinter mir liegt. Ich glaube, dass wenn wir beide uns in dem Jahr unterhalten, du sagen wirst, das hat auch seine interessanten und guten Seiten, dass ich das so erlebt habe. Das wird dich weiterbringen, bin ich ganz sicher. Ja. Ganz sicher. Nein, ich hoffe drauf, aber ich fühle mich einfach auch von Gott, hört sich blöd an, so verarscht. Ich musste zigmal in die Kirche, wir haben dreimal am Tag gebetet. Da ist so viel Vertrauen weg. Gut, aber du glaubst ja auch nicht mehr an diesen Gott, also kann man auch nicht mehr von jemandem verarscht werden. Nein, aber das ist dann, ich verstehe, scheiße, wenn man denkt, ich verstehe, 48 Jahre hast du so viel ausgehalten, weil an diesen, und ich habe ja immer Zielgespräche geführt. Jetzt liegen ganz andere 48 Jahre vor dir. Ja. Bin ich sicher. Liebe Susanne, ich danke dir für deinen Anruf, auch das Vertrauen, dass du uns das hier erzählt hast. War dir sicher? Ich höre das sehr gerne, eure Sendung und dein ganzes Team, also einfach toll. Dankeschön. Und ich wünsche dir erstmal einen guten einen guten Aufenthalt in der, in der Klinik und gute Schritte nach vorne. Ja, danke, ne? Alles und Liebe. Auch dir, ne? Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer für unser Thema. Ich habe meinen Glauben verloren, möchte gerne und tue das ja auch schon die ganze Zeit mit Leuten reden, die mal religiös waren und durch irgendein Ereignis ihren Glauben verloren haben. Aber es muss ja auch nicht immer um etwas Religiöses gehen, wenn man sagt, ich habe meinen Glauben an den oder das verloren. 0800 220 50 50. Und jetzt begrüße ich sehr herzlich Felix. Und Felix ist 76. Guten Morgen. Felix, stimmt das nicht? Hallo? Ist ein Pseudonym. Ach so, aber dann nenne ich dich dennoch Felix. Aber ich grüße dich. Ja, Herr Felix. Ja. Du hast zu dem Thema angerufen, warum? Der Glückliche, ne? Ja. Felix, ich habe meinen Glauben verloren, weil unsere Kirche geschlossen hat. Wie, was bedeutet das, die Kirche hat geschlossen? Ja. Da gab es eine Fahrnachricht am 30. September 2007 findet die letzte heilige Messe statt. Ja. Und die Kirche steht jetzt als Ruine. Ach so. Die wirklich von unseren Gläubigen in einer fast kommunistischen Gemeinde, kann man sagen, Bergbaugebiet, ne? Du rufst aus Ostdeutschland an? Ja. Ja. Gegründet wurde. Ja. Aber. Mit Herzblut gegründet wurde. Ja. Zum Teil in Selbstarbeit oder mit Hilfe von einer Zeche, die hier in der Nähe war. Und die Kirche. Die uns auch Grund und Boden gegeben hat für die Kirche. Ja. Und die Kirche. Und die Kirche wurde geschlossen, weil zu wenige Gemeindemitglieder noch da sind? Nicht einmal das. Aber was weil ist der die Grund? Rechnung im Bistum nicht aufging. Was heißt das, weil die Rechnung nicht aufging? Die Kirche muss genau kaufmännisch denken und handeln. Also es ist denen zu teuer geworden, die Kirche zu unterhalten. Richtig. Mhm. So, nun frage ich dich, Felix. Du bist ein gläubiger katholischer Christ. Immer gewesen. So, warum verliert man seinen Glauben, wenn, ich sag mal, nur, in Anführungszeichen, das Kirchengebäude geschlossen wird? Ja, das Kirchengebäude selbst ist nicht einmal entweiht worden, obwohl es großzügig geweiht wurde. Mhm. Nee, man überlässt jetzt den Pfarrsaal unseren unter der Kirche befindlichen Pfarrsaal einem Schützenverein. Ja. Aber gestatte mir trotzdem die Frage nochmal. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr schmerzlich ist, wenn man auch einem Haus sehr verbunden ist und das Jahrzehnte besucht hat. Aber hast du wirklich deinen Glauben jetzt verloren? Dadurch schon, ja. Du glaubst nicht mehr so wie früher an Jesus Christus? An Gott schon, aber die Institution Kirche sagt mir nicht. Das heißt, weil du enttäuscht bist von der Institution, dass sie das zugelassen haben. Und wir waren wirklich sehr, sehr gläubige Menschen hier. Mhm. Und jetzt schaue ich natürlich des Öfteren herein. Ja. War diese Kirche was im Krieg? Denn meine Religion. Nee. Ja. Und das ist ja wohl dein Thema. Ja. Und da heißt es, du sollst keine Gedenke, dass du sollst nicht gedenke, nicht begehren und so weiter. Ja. Nee. Diese Kirche, war die im Krieg zerstört? Nein, die ist neu gegründet worden mit einer Notkirche, mit einem katholischen Kindergarten. Mhm. Wie viele Jahre bist du in diese Kirche gegangen? Ja, die Kirche ist 1946 gegründet worden. Ja. Ich selbst bin Jahrgang 33. Mhm. Hast du damals, als sie gegründet wurde, gegründet heißt, die wurde auch da gebaut? Ja, als Notkirche zunächst und später auch als Kirche, als Vorzeigekirche. Ja. Hast du daran auch mitgewirkt? Ja. Ach so. In allen Fraktionen, auch im Kirchenvorstand. Das heißt, du hast auch körperlich dazu beigetragen, dass dieses Gebäude gebaut wird? Ja. Ah, jetzt verstehe ich, die enge Verbundenheit noch mehr. Ja, ja. Und jetzt lassen dich die... Ist auf einmal alles Schluss. Obwohl die katholische Kirche ja eigentlich eine sehr reiche Kirche ist? Das meine ich doch wohl. Dann wenn Bedarf bestünde oder bestanden hätte, dann könnte man doch schon vorher sammeln und... Verstehe. Ich verstehe deine Enttäuschung. Und wir sind jetzt versprengt. Ist es so weit, dass du, obwohl du so lange, so viele Jahrzehnte Katholik warst, auch überlegst, aus der Kirche sogar auszutreten? Als Rentner muss man das ja nicht. Ja, wir zahlen keine... Nee, so als symbolischen Akt meine ich. Ich mache mir immer mehr Gedanken. Ne? Das ist schon ein hartes Wort. Mein Glaube überhaupt gewesen? Ne? Die Evolutionsgeschichte und ein Luther musste kommen, genauso wie Napoleon oder Marx oder Engels, und die mussten alle mal kommen. Bist du in deinen Grundfesten erschüttert? Ja, total. Dann war aber die Kirchenschließung nur auch so ein Auslöser. Dann gab es doch schon länger Bedenken, oder? Och, man war doch eine nette Gemeinschaft. Ja. Allzeit. Ja. Weißt du, Felix, ich will dir mal was sagen. Wenn du jahrzehntelang ein gläubiger Christ warst und das für dein Leben sehr wichtig war, dann würde ich mir das nicht kaputt machen lassen von dieser Kirchenschließung. Da geht es um mehr. Ja, das sagte unser Bischof auch. Ja, ja. Der inzwischen nach Münster gegangen ist. Ja, ich will jetzt hier nicht wie der Bischof reden, aber nur für dich. Also, dass du, ich verstehe dich gut. Dass du dich nicht so gekränkt fühlst, das tut mir so leid. Ich kann das so verstehen, dass man dann auch einem Gebäude so verpflichtet ist und man so lange Jahre mit daran gearbeitet hat. Das ist nicht das Gebäude, das war das sonntägliche Treffen. Mhm. Wo geht ihr denn jetzt hin und trefft euch? Man hat uns drei Kirchen zur Verfügung gestellt. Ja. Wo wir uns dann einfinden sollten. Und da komme ich mir so vor wie hingeschickt. Fremd. Ja. Ich würde ja schnell auch da eine Heimat finden, aber es lohnt sich nicht mehr, meine ich. Lieber Felix, wie immer du auch heißen magst. Johann Felix. Ja, ich danke dir. Hans. Ich danke dir für deinen Anruf. Ich kann das gut verstehen oder erahnen, was in dir vorgeht. Jürgen, aber mein Sohn hat schon gesagt, du musst sonntags wieder zur Kirche gehen. Ja. Aus dem Grunde, der Anschub ist nicht mehr wie früher. Man hat sich schick gemacht und ist dann zur Kirche gegangen und hat dann auch Frühschoppen gemacht und ähnliches. Ich wünsche trotzdem, dass sich die Dinge doch noch einigermaßen gut für dich und deine kleine Gemeinde fügen. Das wünsche ich von ganzem Herzen. Das ist sehr nett von dir, aber du hast verstanden. Ich habe verstanden. Die katholische Kirche. Ja. Du sollst keine Bedenke, dass du du sollst nicht gedenke und nicht begehren. Und ich sag mal, schöne Grüße von hier aus in den Osten Deutschlands zu dir. und wünsche alles Gute von Herzen. Herzlichen Dank auch. Auf Wiederhören. Und deiner Sendung. Danke. Alles Gute. Ne? Tschüss, vielen Dank. Tschüss. Tschüss, Jürgen. So. Und wir machen weiter mit der Vanessa. Vanessa ist 23. Hallo, Vanessa. Ja, hallo, Domian. Ich habe meinen Glauben verloren, sagst du. Ja, genau. Also ich habe meinen Glauben an Ärzte und Krankenkasse verloren. Ah, an Ärzte und Krankenkasse. Das ist ein ganz anderer Aspekt jetzt. Genau. Mal was anderes als Glaube. Genau. Inwiefern an Ärzte verloren? Also ich habe seit Sommer 99 habe ich kreisrunden Haarausfall. Ja. Also kreisrunden Haarausfall, ne? Ja, genau. Das heißt, der Name sagt ja schon, dass einem die Haare in Kreisform ausfallen, ne? Ja, genau. Mhm. Und war damals dann halt eben, wo das angefangen habe, auch in einer Haut, also in der Uniklinik bei einem Hautarzt. Der hat das untersucht, der hat Blut abgenommen, hat Schilddrüse untersucht, alles in Ordnung. Ja. Damals war das ungefähr, ja, wie soll ich das beschreiben, so 5 Zentimeter Durchmesser so ungefähr. Und dieser Arzt hatte dann damals gesagt, so von wegen, das ist zu klein, da kann man nichts machen. Mhm. Und ich war damals halt eben noch nicht volljährig, sondern meine Mama ist überall mit hingegangen. Ich frage nochmal, habe ich das gerade richtig verstanden? 5 bis 10 Zentimeter Durchmesser? Ja. Und da hat er gesagt, das ist zu klein? Ja. Ja, das ist ja ein Ding. Ja. Sage ich ja gleich als Laie schon, was ist denn das für ein Arzt gewesen? Ja, vor allem für so Unikliniken, da wartest du teilweise ein halbes Jahr auf einen Termin. Mhm. Und dann gehst du dahin und kriegst so eine bescheuerte Antwort, auf Deutsch gesagt. Allerdings. Und ja, das wurde dann halt eben immer schlimmer und dann halt eben verschiedene Ärzte ausprobiert, so Homöopathen, so mit Globulis, Akupunktur. Mhm. Ja, und das wurde alles nicht besser. Ich habe teilweise auch Medikamente genommen, halt eben so Tinkturen, die ich da drauf getan habe, mhm. Tabletten genommen ohne Ende. Also jahrelang von Arzt zu Arzt gepilgert. Genau. Kann man so sagen, ne? Genau. Alle möglichen Sachen ausprobiert. Ja. Wie geht's dir heute? Ja, mir geht's eigentlich ziemlich gut. Es ist immer noch da. Wie groß ist das jetzt? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, es ist unterschiedlich. Also es ist auf jeden Fall wesentlich besser geworden. Ich hatte es teilweise so, dass ich nur noch an 3 Stellen auf dem Kopf Haare hatte. Ach so, also sehr schlimm dann. Ja, genau. Ja. Und mittlerweile ist es so, ich kann zwar, also seit einem Jahr lasse ich mir die Haare wachsen, trage seit einem Jahr ungefähr keine Perücke mehr. Mhm. Die hast du vorher viele Jahre getragen. Ja, genau. Weil du dich und geschämt hast, ohne zu gehen. Ja, nicht geschämt. Ich sah einfach nicht weiblich aus. Mhm, und da war dann halt eben auch noch das Problem mit der Krankenkasse, weswegen ich so teilweise so Glauben daran verloren habe. Ja. Weil, ich sag mal, für eine Frau sind die Haare total wichtig. Mhm. Klar, ein Typ kann die sich abrasieren und dann sieht es immer noch okay aus. Ja, und genau. Bei Mädels ist das schon ein bisschen komplizierter. Ja, und die hatten dann auch teilweise Theater gemacht wegen Perücke. Weil kreisrunder Haarausfall wird nicht als Krankheit angesehen bei der Krankenkasse, sondern ist so. Mhm. Und dadurch werden halt eben Perücken nicht übernommen. Also hast du so eine richtige Odyssee hinter dir. Über viele Jahre. Und jetzt bist du 23. Jetzt geht es dir einigermaßen wieder besser, sagst du. Durch was ist es dir besser gegangen? Hat dir doch dann ein Arzt oder ein Medikament geholfen oder hat es nicht? Nee, gar nicht. Also ich habe vor ungefähr 6 oder 7 Jahren aufgehört, zu den Ärzten zu gehen, weil mir das einfach, ich konnte einfach nicht mehr. Mhm. Und war letztes Jahr auch in der Klinik und seitdem an geht es mir eigentlich besser. Achso, das heißt also durch vielleicht auch eine seelische Korrektur so deines Lebens, kann man das sagen, hat sich das dann verbessert, ohne aber ärztliche gezielte Eingriffe? Ja. In der Klinik, was war das für eine Klinik? War das eine Psychoklinik? Ja, war eine psychosomatische Klinik. Aber da warst du nicht wegen des kreisrunden Haarausfalls? Nee. Nee, das ist jetzt eine Begleiterscheinung. Also ist eine Begleiterscheinung. Ja. Also in deinem jungen Alter schon bedient in Sachen Ärzte, Krankenhäuser, Krankenkassen und so weiter. Ja, genau. Da kann man nur hoffen, dass man dann nicht wieder krank wird oder eine andere Krankheit bekommt. Das dass die Tortur dann nochmal wieder losgeht. Ja, vor allen Dingen die Krankenkasse, die haben wir nur dazu gebracht, Perücken zu bezahlen, indem wir wirklich Druck gemacht haben, so von wegen, entweder ihr bezahlt das oder wir sind draußen. Und ich glaube, mit deinem Fall vielen Leuten jetzt aus der Seele gesprochen, die in ähnlicher Weise so etwas schon alles hinter sich haben. Ja. Liebe Vanessa, die Sendung ist rum. Ich danke dir für den Anruf. Alles Gute. Tschüss. Bis morgen, ihr Lieben. In der Technik heute Nacht, Henrik Hagel.